10 horas. Invisível e impalpável. A música é certamente a mais maleável de todas as formas de expressão. Por isso é necessário muita responsabilidade. Qualidade musical é assunto sério para nós. Your radio. Your soul. Serving the universe. A hit after hit. Only the best. You. Soul. Rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Comindre, mangueiras e conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone 24-3360-1468. comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. A partir de agora, open your heart. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Easy, eu sou Rádio Lounge. Let it flow. A partir de agora você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. O programa de hoje começa com Matt V. Emerson and Alex Hook Featuring Rini. Thank you. John Azulay, Spy, Pete Bellis and Tommy, Do What You Want. Chris Malinchak, So Good To Me. Iniciamos o programa com Matt V. Emerson and Alex Hook Factory Rini, Paradise. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio Serviço. Desde cedo, minha família me ensinou que doar sangue é um ato grandioso. E eu virei doador regular. Saber que eu posso ajudar e salvar a vida de alguém é muito especial. Essa é a história do Pedro Henrique. Mas a sua doação também pode fazer a diferença. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Valeu! Gratidão. Obrigada de coração. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio em concert. Versões ao vivo de músicas bacanas. Performances memoráveis de grandes especiais. Rio Sul Rádio em concert. A qualquer momento. Na programação da Rio Sul Rádio. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Rádio. Rio Sul Rádio. Wir sind uns jedes Mal ein bisschen fremd, als ob man sich noch gar nicht richtig kennt. Ich bin in deiner Stadt Tourist, der nie wirklich zu Hause ist, doch alles irgendwie besser als getrennt. Die Wochen zwischendurch sind viel zu lang. Am Telefon, das macht uns nur noch krank. Ich kenne deinen Alltag nicht, und wenn du nicht darüber sprichst, bleibt er wie deine Sachen in meinem Schrank. Ich sitze stundenlang im Zug und spür mit jedem Atemzug, ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die Trennung macht mich wahnsinnig, und wo du warst, das frag ich nicht. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich steh seit einer Stunde schon am Gleis. Die Hände sind am Kaffee eingeeist. Freunde haben schon nachgefragt, ich hab für heute abgesagt. Ich frage mich, ob uns das mal entzweit. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die Trennung macht mich wahnsinnig, und wo du warst, das frag ich. Sonntag sitz ich neben dir und weiß genau, das schaffen wir. Wir kriegen das schon hin. Und montags werd ich wieder wach und denk so oft darüber nach, weil ich nicht sicher bin. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die Trennung macht mich wahnsinnig, und wo du warst, das frag ich nicht. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die Trennung macht mich wahnsinnig. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Rio Sul Rádio. Dan Jericho. shoes.